Cannibal Tango. Gewaltgefällerei. Saure Schwaden schwappern grün umher. Ich hab genug, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich hab genug. Danke schön.